Du warst so jung wie wir. Du hattest gelernt, dass Arbeit weniger müde macht, wenn alle die Früchte genießen. Du wolltest tanzen und lachen und ein Mädchen oft liebevoll umarmen. Deine Kinder sollten in Häusern wohnen, sehr gesund, wo man begraben lebt. Mit deinen Freunden wolltest du trinken auf den Frieden und auf die Liebe. Unbekannt ist uns dein Name, aber die Sonne kennt deine Spur. Die Sonne und du, von Osten her führt euer Weg. Unbekannt ist uns dein Name, aber die Sonne kennt deine Spur. Die Sonne und du, von Osten her führt euer Weg. Wir tanzen und lachen und umarmen Mädchen liebevoll. Wir wohnen in Häusern, die keine Särge sind, wo man begraben lebt. Mit unseren Freunden trinken wir auf den Frieden und auf die Liebe. Unbekannt ist uns dein Name, aber die Sonne kennt deine Spur. Die Sonne und du, von Osten her führt euer Weg. Unbekannt ist uns dein Name, aber die Sonne kennt deine Spur. Die Sonne und du, mm-hmm.